Siebentes Kapitel: Das Gesamtevangelium als Bestallungsurkunde für die Priesterschaft. Auch durch die Bloßlegung der künstlichen Triebfedern der Handlung wurde das eigentliche Geheimnis der Evangelien als Literaturform noch nicht ganz entschleiert. Das wird erst dann gelungen sein, wenn wir das vollständige Kompositionsrezept der Evangeliensubstanz entdeckt haben. Wir ahnen, dass in Hinsicht auf die eigentliche Bauart der Evangelien ein ganz bestimmtes und völlig neues inhaltliches Grundprinzip wirksam gewesen sein muss und wollen es nunmehr zu ermitteln versuchen. Der passende Angriffspunkt bietet sich in der Tatsache des absichtlichen Widerspruches der christlichen Ethik. An früherer Stelle wurde erörtert, warum die herkömmlichen Erklärungen über den Widerspruchscharakter der evangelischen Sittlichkeit haltlos sind, und wir deckten auch die letzte Ursache des seltsamen Gegensatzes bereits teilweise auf. Wir stellten fest, dass die prinzipiellen Widersprüche aus der Idee des Christentums als der Religion der Sühnetotschaft eines menschgewordenen göttlichen Sohnes unaufhaltbar hervorfließen. Dieser Idee verdanken die Evangelienverfasser das Fundament und den Grundriss des Gebäudes. Ein dichterisches Bauwerk verlangt aber noch einen dem Fundament entsprechenden Aufrissteil des Ganzen, das Geschosswerk des Hauses. In einem Hause, in dem Religionshause des Christentums, sollen Wohnungen bereitstehen, denn im Wohnen offenbart sich der eigentliche, der praktische Zweck eines Bauunternehmens. Der praktische Weltzweck des Christentums ist verkörpert in der christlichen Kirche. Man kann auch sagen, die Kirche ist die praktizierte, verweltlichte Idee der christlichen Religion und Sittlichkeit. Der praktische Weltzweck des Christentums. Indem wir jetzt alle Aufmerksamkeit auf diese Seite unseres Themas richten, fragen wir: Sollte die mittelalterliche Genossenschaft denn nicht auch die praktischen Dinge berücksichtigt haben, als sie mit der Konzeption der Jesusdichtung beschäftigt war? Sollte es möglich sein, nun nachträglich auch das praktische Fabrikationsrezept der Evangelienmasse wieder ausfindig zu machen? Erinnern wir uns zum Beispiel an die widerspruchsvolle Stellungnahme Jesu zur Ehe und Familie. Der Leser kennt Stellen aus den Evangelien, die scharfe Aussprüche gegen das Familienleben verlauten lassen. Es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Weib oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewigen Lebens. Lukas 18,2, Matthäus 19,29. Lasst die Toten ihre Toten begraben, spricht Jesus zu einem Manne, der sein Jünger werden, zuvor aber seinem Vater die letzte Ehre erweisen will. Man kann sich kein schärferes Wort gegen die natürlichen Familienbande denken als dieses: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und sein Weib und seine Kinder, so kann er nicht mein Jünger sein. Lukas 14,26. Man kann es verstehen, dass über eine derartige Missachtung, ja Verdammung der Eltern, Frauen und Kindesliebe viele Christenherzen ganz bestürzt sind. Aber ihnen winkt bereits ein Trost. Sie können auf andere Evangelienstellen verweisen, zum Beispiel auf Matthäus 19,8, wo Jesus in schroffem Gegensatz zu seinem vorigen Verachtungsurteil nicht nur die Ehe billigt, sondern sogar die Unauflöslichkeit der ehelichen Bindung proklamiert, um dadurch die Gatten- und Kindesliebe außerordentlich zu stärken. Oder betrachten wir die scharfen Aussprüche Jesus gegen den Mammon und den Besitz, gegen das Sorgen um Essen und Trinken. Denken wir an den reichen Jüngling, von dem Jesus einen absoluten Verzicht auf seinen Besitz forderte, wenn er vollkommen sein und ihm als Jünger nachfolgen wolle. Aber wiederum brauchen die, ob solcher strengen Rede betrübten Christen, die Forderungen nicht wörtlich zu nehmen. Ja, sie können eigentlich solche unangenehmen Herrenworte ganz unbeachtet lassen, denn zum Glück gibt es andere, sehr tröstliche Aussprüche, wie Matthäus 5,42, 6,1 und folgende, Lukas 12,16 und folgende, die keineswegs Besitz und Reichtum verdammen, sondern unbeanstandet voraussetzen und gelten lassen. Jeder, der für ein ehrliches, bestimmtes Ja oder Nein in Dingen des von ihm geforderten ethischen Verhaltens ist, muss über das Faktum der christlichen Gegensatzethik den Kopf schütteln, solange er bei der ererbten Meinung beharrt, die einzelnen Widersprüche seien auf natürliche Weise entstanden, als historisches Ergebnis einer urchristlichen dogmatisch-kirchlichen Entwicklung. Dass von einer urchristlichen Entwicklung absolut nicht die Rede sein kann, weil es kein Urchristentum gegeben hat, lehrt uns beweiskräftig der ganze Gang der bisherigen Untersuchung. Trotz dieser Erkenntnis der wahren Herkunft der evangelischen Sittlichkeit können wir es dem Leser nicht verargen, wenn er vorläufig noch immer ratlos dasteht. Hat er doch alle Ursache, jetzt über die mittelalterlichen Evangeliendichter verwundert den Kopf zu schütteln? Er kann sich noch keinen rechten Begriff darüber machen, was jene wahrlich nicht dummen Fälscher veranlasst haben könnte, die Substanz ihrer neuen Ethik in zwei sich widerstreitende Forderungshälften aufzuspalten. Dass ihnen die Widersprüche versehentlich mit unterlaufen wären, ist ein Einwand, den wir aufs Neue nicht noch einmal zu widerlegen brauchen. Oh nein, diese Männer wussten, was sie taten und was sie wollten. Ein Gegensatz, und zwar gerade so, wie er jetzt im Evangelium gegeben ist, sollte und musste in der christlichen Sittlichkeit in schroffer Weise zum Ausdruck kommen. Warum? Wie lüften wir dieses Geheimnis?